Nachricht 3. Hallo Mami und Papi. Schade, ihr seid nicht zu Hause. Berlin ist wunderbar. Wir waren schon im Pergamonmuseum und im Reichstag. Morgen besuchen wir das Rote Rathaus und den Berliner Dom. Zum Glück regnet es nicht. Es ist aber zu kalt. Ich rufe später nochmal an. Tschüss.